don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller personen erster akt erster und zweiter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz personen philipp der zweite könig von spanien elisabeth von valois seine gemahlin don carlos der kronprinz alexander farnese prinz von parma neffe des königs infantin clara eugenia ein kind von 3 jahren herzogin von olivares oberhofmeisterin marquisin von mondekar prinzessin von eboli gräfin fuentes damen der königin marquis von posa ein malteser ritter herzog von alba graf von lerma oberster der leibwache herzog von feria ritter des vließes herzog von medina sidonia admiral don raimond von taxis oberpostmeister granden von spanien domingo beichtvater des königs der großinquisitor des königreichs der prior eines kartäuserklosters ein page der königin don ludwig mercado leibarzt der königin mehrere damen und granden pagen offiziere die leibwache und verschiedene stumme personen erster akt der königliche garten in aranjuez erster auftritt carlos domingo domingo die schönen tage in aranjuez sind nun zu ende eure königliche hoheit verlassen es nicht heiterer wir sind vergebens hier gewesen brechen sie dies rätselhafte schweigen öffnen sie ihr herz dem vaterherzen prinz zu teuer kann der monarch die ruhe seines sohns des einzgen sohns zu teuer nie erkaufen carlos sieht zur erde und schweigt wer noch ein wunsch zurücke den der himmel dem liebsten seiner söhne weigerte ich stand dabei als in Toledos Mauern der stolze Karl die Huldigung empfing, als Fürsten sich zu seinem Handkuss drängten und jetzt in einem Niederfall 6 Königreiche ihm zu Füßen lagen. Ich stand und sah das junge stolze Blut in seine Wangen steigen, seinen Busen von fürstlichen Entschlüssen wallen, sah sein trunknes Aug durch die Versammlung fliegen, in Wonne brechen, Prinz, und dieses Auge gestand, ich bin gesättigt. Carlos wendet sich weg. Dieser stille und feierliche Kummer, Prinz, den wir 8 Monde schon in ihren Blicken lesen, das Rätsel dieses ganzen Hofs, die Angst des Königreichs, hat seiner Majestät schon manche sorgenvolle Nacht gekostet, schon manche Träne ihrer Mutter. Carlos dreht sich rasch um. Mutter? O Himmel! Gib, dass ich es dem vergesse, der sie zu meiner Mutter machte. Domingo. Prinz? Carlos besinnt sich und fährt mit der Hand über die Stirne. Hochwürdger Herr, ich habe sehr viel Unglück mit meinen Müttern. Meine erste Handlung, als ich das licht der welt erblickte war ein muttermord domingo ists möglich gnädger prinz kann dieser vorwurf ihr gewissen drücken carlos und meine neue mutter hat sie mir nicht meines vaters liebe schon gekostet mein vater hat mich kaum geliebt mein ganzes verdienst war noch sein einziger zu sein sie gab ihm eine tochter o wer weiß was in der zeiten hintergrunde schlummert domingo sie spotten meiner prinz ganz spanien vergöttert seine königin sie sollten nur mit des hasses augen sie betrachten bei ihrem anblick nur die klugheit hören wie prinz die schönste frau auf dieser welt und königin und ehmals ihre braut unmöglich prinz unglaublich nimmermehr wo alles liebt kann karl allein nicht hassen so seltsam widerspricht sich carlos nicht verwahren sie sich prinz daß sie es nie wie sehr sie ihrem sohn mißfällt erfahre die nachricht würde schmerzen carlos glauben sie domingo wenn eure hoheit sich des letzteren turniers zu saragossa noch entsinnen wo unsern herrn ein lanzensplitter streifte die königin mit ihren damen saß auf des palastes mittlerer tribüne und sah dem kampfe zu auf einmal rief's der könig blutet man rennt durcheinander ein dumpfes murmeln dringt bis zu dem ohr der königin der prinz ruft sie und will sich von dem obersten geländer herunterwerfen nein der könig selbst gibt man zur antwort so laßt ärzte holen erwidert sie indem sie atem schöpfte nach einigem stillschweigen sie stehen in gedanken carlos ich bewundre des königs lustgen beichtiger der so bewandert ist in witzigen geschichten ernsthaft und finster doch hab ich immer sagen hören daß gebärdenspäher und geschichtenträger des übels mehr auf dieser welt getan als gift und dolch in mörders hand nicht konnten die mühe herr war zu ersparen wenn sie dank erwarten gehen sie zum könig domingo sie tun sehr wohl mein prinz sich vorzusehn mit menschen nur mit unterscheidung stoßen sie mit dem heuchler nicht den freund zurück ich mein es gut mit ihnen carlos lassen sie das meinen vater ja nicht merken sonst sind sie um ihren purpur domingo stutzt. Wie? Carlos. Nun ja, versprach er ihnen nicht den ersten purpur, den Spanien vergeben würde? Domingo. Prinz, sie spotten meiner. Carlos. Das verhüte Gott, daß ich des fürchterlichen Mannes spotte, der meinen Vater selig sprechen und verdammen kann. Domingo. Ich will mich nicht vermessen, Prinz, in das ehrwürdige Geheimnis ihres Kummers einzudringen. Nur bitt ich eure Hoheit, eingedenk zu sein, daß dem beängstigten gewissen die kirche eine zuflucht aufgetan, wozu monarchen keinen schlüssel haben, wo selber missetaten unterm siegel des sakramentes aufgehoben liegen. Sie wissen, was ich meine, prinz? Ich habe genug gesagt. Carlos: Nein, das sei fern von mir, daß ich den siegelführer so versuchte. Domingo: Prinz, dieses mißtraun, sie verkennen ihren getreusten diener. Carlos faßt ihn bei der Hand: Also geben Sie mich lieber auf. Sie sind ein heilger Mann, das weiß die Welt, doch frei heraus, für mich sind Sie bereits zu überhäuft. Ihr Weg, hochwürdger Vater, ist der weiteste, bis Sie auf Peters Stuhle niedersitzen. Viel Wissen möchte Sie beschweren. Melden Sie das dem König, der Sie hergesandt. Domingo: Mich hergesandt? Carlos: So sagt ich. O, zu gut weiß ich, daß ich an diesem Hof verraten bin. Ich weiß, daß 100 Augen gedungen sind, mich zu bewachen, weiß, daß König Philipp seinen einzgen Sohn an seiner Knechte schlechtesten verkaufte und jede von mir aufgefangene Silbe dem Hinterbringer fürstlicher bezahlt, als er noch keine gute Tat bezahlte. Ich weiß. O, still, nichts mehr davon. Mein Herz will überströmen, und ich habe schon zu viel gesagt. Domingo: Der König ist gesonnen, vor Abend in Madrid noch einzutreffen. Bereits versammelt sich der Hof. Hab ich die Gnade, Prinz? Carlos: Schon gut, ich werde folgen. Domingo geht ab. Nach einem Stillschweigen: Beweinenswerter Philipp, wie dein Sohn beweinenswert. Schon seh ich deine Seele vom giftgen Schlangenbiss des Argwohns bluten. Dein unglückselger Vorwitz übereilt die fürchterlichste der Entdeckungen, und rasen wirst du, wenn du sie gemacht. Zweiter Auftritt. Carlos, Marquis von Posa. Carlos: Wer kommt? Was seh ich? O, ihr guten Geister, mein Roderich! Marquis: Mein Carlos! Carlos: Ist es möglich? Ist's wahr? Ist's wirklich? Bist du's? O, du bist's! Ich drück an meine Seele dich. Ich fühle die deinige allmächtig an mir schlagen. O, jetzt ist alles wieder gut. In dieser Umarmung heilt mein krankes Herz. Ich liege am Halse meines Roderich. Marquis: Ihr krankes? Ihr krankes Herz? Und was ist wieder gut? Was ist's, das wieder gut zu werden brauchte? Sie hören, was mich stutzen macht. Carlos: Und was bringt dich so unverhofft aus Brüssel wieder? Wem dank ich diese Überraschung? Wem? Ich frage noch. Verzeih dem Freudetrunknen, erhabne Vorsicht, diese Lästerung. Wem sonst als dir, Allgütigste? Du wusstest, dass Carlos ohne Engel war. Du sandtest mir diesen, und ich frage noch marquis vergebung mein teurer prinz wenn ich dies stürmische entzücken mit bestürzung nur erwidre so war es nicht wie ich don philipps sohn erwartete ein unnatürlich rot entzündet sich auf ihren blassen wangen und ihre lippen zittern fieberhaft was muß ich glauben teurer prinz das ist der löwenkühne jüngling nicht zu dem ein unterdrücktes heldenvolk mich sendet denn jetzt steh ich als roderich nicht hier nicht als des knaben carlos spielgeselle ein abgeordneter der ganzen menschheit umarm ich sie es sind die flandrischen provinzen die an ihrem halse weinen und feierlich um rettung sie bestürmen getan ist's um ihr treues land wenn alba des fanatismus rauher henkersknecht vor brüssel rückt mit spanischen gesetzen auf kaiser karls glorwürd'gem enkel ruht die letzte hoffnung dieser edeln lande sie stürzt dahin wenn sein erhabnes herz vergessen hat für menschlichkeit zu schlagen carlos sie stürzt dahin marquis weh mir was muß ich hören carlos du sprichst von zeiten die vergangen sind auch mir hat einst von einem karl geträumt dem's feurig durch die wangen lief wenn man von freiheit sprach doch der ist lang begraben den du hier siehst das ist der karl nicht mehr der in alcala von dir Abschied nahm, der sich vermaß in süßer Trunkenheit, der Schöpfer eines neuen goldnen Alters in Spanien zu werden. O, der Einfall war kindisch, aber göttlich schön. Vorbei sind diese Träume. Marquis, Träume, Prinz? So wären es Träume nur gewesen? Carlos, lass mich weinen, an deinem Herzen heiße Tränen weinen, du einz'ger Freund. Ich habe niemand, niemand, auf dieser großen, weiten Erde niemand. Soweit das Zepter meines Vaters reicht, soweit die Schifffahrt unsere Flaggen sendet, ist keine Stelle, keine, keine, wo ich meiner Tränen mich entlasten darf, als diese. O bei allem, Roderich, was du und ich dereinst vom Himmel hoffen, verjage mich von dieser Stelle nicht. Marquis neigt sich über ihn in sprachloser Rührung. Carlos, berede dich, ich wär ein Waisenkind, das du am Thron mitleidig aufgelesen. Ich weiß ja nicht, was Vater heißt. Ich bin ein Königssohn. O, wenn es eintrifft, was mein Herz mir sagt, wenn du aus Millionen herausgefunden bist, mich zu verstehn, wenn's wahr ist, dass die schaffende Natur den Roderich im Carlos wiederholte und unserer Seelen zartes Saitenspiel am Morgen unseres Lebens gleich bezog, wenn eine Träne, die mir Lindrung gibt, dir teurer ist als meines vaters gnade marquis o teurer als die ganze welt carlos so tief bin ich gefallen bin so arm geworden daß ich an unsre frühen kinderjahre dich mahnen muß daß ich dich bitten muß die lang vergeßnen schulden abzutragen die du noch im matrosenkleide machtest als du und ich zween knaben wilder art so brüderlich zusammen aufgewachsen kein schmerz mich drückte als von deinem geiste so sehr verdunkelt mich zu sehn ich endlich mich kühn entschloß dich grenzenlos zu lieben weil mich der mut verließ dir gleich zu sein da fing ich an mit tausend zärtlichkeiten und treuer bruderliebe dich zu quälen du stolzes herz gabst sie mir kalt zurück oft stand ich da und doch das sahst du nie und heiße schwere tränentropfen hingen in meinem aug wenn du mich überhüpfend geringre kinder in die arme drücktest warum nur diese rief ich trauernd aus bin ich dir nicht auch herzlich gut du aber du knietest kalt und ernsthaft vor mir nieder das sagtest du gebührt dem königssohn marquis o stille prinz von diesen kindischen geschichten die mich jetzt noch schamrot machen carlos ich hatt es nicht um dich verdient verschmähen zerreißen konntest du mein herz doch nie von dir entfernen dreimal wiesest du den fürsten von dir dreimal kam er wieder als bittender um liebe dich zu flehn und dir gewaltsam liebe aufzudringen ein zufall tat was carlos nie gekonnt einmal geschah's bei unsern spielen daß der königin von böhmen meiner tante dein federball ins auge flog sie glaubte, daß es mit vorbedacht geschehn und klagt es dem könige mit tränendem gesicht. Die ganze jugend des palastes muß erscheinen, ihm den schuldigen zu nennen. Der könig schwört die hinterlist'ge tat und wär es auch an seinem eignen kinde aufs schrecklichste zu ahnden. Damals sah ich dich zitternd in der Ferne stehn, und jetzt trat ich vor und warf mich zu den Füßen des Königs. Ich tat es, rief ich aus. An deinem Sohn erfülle deine Rache. Marquis. Ach, woran mahnen sie mich, Prinz? Carlos. Sie ward's. Im Angesicht des ganzen Hofgesindes, das mitleidsvoll im Kreise stand, ward sie auf Sklavenart an deinem Karl vollzogen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Der Schmerz schlug meine Zähne knirschend aneinander. Ich weinte nicht. Mein königliches Blut floss schändlich unter unbarmherzgen Streichen. Ich sah auf dich und weinte nicht. Du kamst. Laut weinend sankst du mir zu Füßen. Ja, ja, riefst du aus, mein stolz ist überwunden, ich will bezahlen, wenn du könig bist. Marquis reicht ihm die hand. Ich will es, Karl, das kindische gelübde erneuer ich jetzt als Mann. Ich will bezahlen, auch meine Stunde schlägt vielleicht. Carlos: Jetzt, jetzt, o zögre nicht, jetzt hat sie ja geschlagen, die Zeit ist da, wo du es lösen kannst. Ich brauche Liebe, ein entsetzliches Geheimnis brennt auf meiner Brust, es soll heraus. In deinen blassen Mienen will ich das Urteil meines Todes lesen. Hör an, erstarre, doch erwidre nichts. Ich liebe meine Mutter. Marquis: O mein Gott! Carlos: Nein, diese Schonung will ich nicht. Sprich's aus, sprich, dass auf diesem großen Rund der Erde kein Elend an das meine grenze. Sprich, was du mir sagen kannst, errat ich schon. Der Sohn liebt seine Mutter, Weltgebräuche, die Ordnung der Natur und Roms Gesetze verdammen diese Leidenschaft. Mein Anspruch stößt fürchterlich auf meines Vaters Rechte. Ich fühl's, und dennoch lieb ich. Dieser Weg führt nur zu Wahnsinn oder Blutgerüste. Ich liebe ohne Hoffnung, lasterhaft, mit Todesangst und mit Gefahr des Lebens. Das seh ich ja, und dennoch lieb ich. Marquis: Weiß die Königin um diese Neigung? Carlos: Konnt ich mich ihr entdecken? Sie ist Philipps Frau und Königin, und das ist spanscher Boden, von meines Vaters Eifersucht bewacht, von Etikette ringsum eingeschlossen, wie konnt ich ohne Zeugen mich ihr nahen? Acht höllenbange Monde sind es schon, daß von der hohen Schule mich der König zurückberief, daß ich sie täglich anzuschauen verurteilt bin und wie das Grab zu schweigen. Acht höllenbange Monde, Roderich, daß dieses Feuer in meinem Busen wütet, daß tausendmal sich das entsetzliche Geständnis schon auf meinen Lippen meldet, doch scheu und feig zurück zum Herzen kriecht. O Roderich, nur wenige Augenblicke allein mit ihr. Marquis: Ach, und ihr Vater, Prinz? Carlos: Unglücklicher, warum an den mich mahnen? Sprich mir von allen Schrecken des Gewissens, von meinem Vater sprich mir nicht. Marquis: Sie hassen ihren Vater. Carlos: Nein, ach nein, ich hasse meinen Vater nicht, doch Schauer und Missetäters Bangigkeit ergreifen bei diesem fürchterlichen Namen mich. Kann ich dafür, wenn eine knechtische Erziehung schon in meinem jungen Herzen der Liebe zarten Keim zertrat? 6 Jahre hatt ich gelebt, als mir zum ersten Mal der fürchterliche, der, wie sie mir sagten, mein Vater war, vor Augen kam. es war an einem morgen wo er stehenden fußes vier bluturteile unterschrieb nach diesem sah ich ihn nur wenn mir für ein vergehn bestrafung angekündigt ward o gott hier fühl ich daß ich bitter werde weg weg weg von dieser stelle marquis nein sie sollen jetzt sollen sie sich öffnen prinz in worten erleichtert sich der schwer beladne busen carlos oft hab ich mit mir selbst gerungen oft um mitternacht wenn meine wachen schliefen mit heißen tränengüssen vor das bild der hochgebenedeiten mich geworfen sie um ein kindlich herz gefleht doch ohne erhörung stand ich auf ach roderich enthülle du dies wunderbare rätsel der vorsicht mir warum von tausend vätern just eben diesen vater mir und ihm just diesen sohn von tausend bessern söhnen zwei unverträglichere gegenteile fand die natur in ihrem umkreis nicht wie mochte sie die beiden letzten enden des menschlichen geschlechtes mich und ihn durch ein so heilig band zusammenzwingen furchtbares los warum mußt es geschehn warum zwei menschen die sich ewig meiden in einem wunsche schrecklich sich begegnen hier roderich siehst du zwei feindliche gestirne die im ganzen lauf der zeiten ein einzig mal in scheitelrechter bahn zerschmetternd sich berühren dann auf immer und ewig auseinander fliehn. Marquis, mir ahnet ein unglücksvoller Augenblick. Carlos, mir selbst, wie Furien des Abgrunds folgen mir die schauerlichsten Träume. Zweifelnd ringt mein guter Geist mit grässlichen Entwürfen. Durch labyrinthische Sophismen kriecht mein unglückselger Scharfsinn, bis er endlich vor eines Abgrunds gähem Rande stutzt. O Roderich, wenn ich den Vater je in ihm verlernte, Roderich, ich sehe, dein totenblasser Blick hat mich verstanden. Wenn ich den Vater je in ihm verlernte, was würde mir der König sein? Marquis, nach einigem Stillschweigen, darf ich an meinen Carlos eine Bitte wagen? Was Sie auch willens sind zu tun, versprechen Sie, nichts ohne Ihren Freund zu unternehmen. Versprechen Sie mir dieses? Carlos. Alles, alles, was deine Liebe mir gebeut. Ich werfe mich ganz in deine Arme. Marquis. Wie man sagt, will der Monarch zur Stadt zurückkehren. Die Zeit ist kurz. Wenn Sie die Königin geheim zu sprechen wünschen, kann es nirgends als in Aranjuez geschehn. Die Stille des Orts, des Landes ungezwungne Sitte begünstigen. Carlos. Das war auch meine Hoffnung, doch ach, sie war vergebens. Marquis. Nicht so ganz. Ich gehe, mich sogleich ihr vorzustellen, ist sie in spanien dieselbe noch die sie vordem an heinrichs hof gewesen so find ich offenherzigkeit kann ich in ihren blicken carlos hoffnung lesen find ich zu dieser unterredung sie gestimmt sind ihre damen zu entfernen carlos die meisten sind mir zugetan besonders die mondekar hab ich durch ihren sohn der mir als page dient gewonnen marquis desto besser so sind sie in der nähe prinz sogleich auf mein gegebnes zeichen zu erscheinen carlos das will ich also eile nur marquis ich will nun keinen augenblick verlieren dort also prinz auf wiedersehn beide gehen ab zu verschiedenen seiten erster akt zweiter auftritt